Vater, wir danken dir für dein Wirken in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir für dein Wort, das uns ein so solides und sicheres Fundament gibt, Herr, in dem wir fest und sicher stehen, Herr. Und wir danken dir für deinen Geist, Herr, der dein Wort lebendig macht, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns nicht nur Buchstaben gegeben hast, Herr, sondern du hast uns das Leben gegeben, Herr. Und dieses Leben ist in uns, ja, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und damit des Lebens in und aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Danke, dass du uns bestimmt hast, als Söhne und Töchter des neuen Bundes, wirklich aus der Dimension der Herrlichkeit heraus zu leben, hier auf der Erde, und deine Herrlichkeit hier auf der Erde auszubreiten und zu manifestieren, Herr. Danke, dass wir versetzt sind an himmlische Orte, versetzt sind in die höchsten Dimensionen des Himmels, Herr. Danke, Herr, dass es da, wo wir hingesetzt sind, Herr, dass es da keinen Zugang mehr gibt, Herr, für irgendeinen Teufel oder irgendeinen Dämon, Herr. Danke, dass du uns hoch darüber hinaus versetzt hast. Und danke, Herr, dass du die Augen unseres Herzens immer mehr erleuchtest, dass wir diese Berufung, diese Höhe der Berufung, diese Dimension erkennen, immer mehr erfassen und dass es immer mehr in uns Gestalt gewinnt. So wie Paulus gebetet hat, als er gesagt hat, ich erleide abermals Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in dieser Zeit, bevor du wiederkommst, dir wirklich eine heilige, reine, flecken- und runzellose Braut zurüstest, Herr, in der Christus in vollem Maß und in vollem Umfang Gestalt gewinnt und in der Christus hervorscheint und hervorstrahlt, ja, sogar noch stärker, als er damals in der Urgemeinde hervorgeschieden ist, Herr. Halleluja, weil größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort gibst du Frieden, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Herzlich willkommen im Zeitalter der Herrlichkeit. Amen. Wir haben es die letzte Zeit immer wieder davon gehabt und ich habe euch die Tabelle immer wieder an die Wand geworfen. Wir sind in diesem neuen Zeitalter, wir sind dabei, zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts einzutreten in eine neue Dimension. Ich nenne es das Zeitalter der Herrlichkeit. Du kannst es auch das Zeitalter der größeren Herrlichkeit nennen, weil eben größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und wir sind dabei, uns anzuschauen, was dieses Zeitalter der Herrlichkeit oder dieses Zeitalter der größeren Herrlichkeit kennzeichnet, mit welchen Realitäten, mit anderen Worten, es in unserem Leben verbunden ist. Weil es geht um Realität, verstehst du? Es geht nicht nur darum, dass du Dinge weißt oder dass du Dinge auf dem Schirm hast, sondern es geht darum, dass Dinge zur Realität werden in deinem Leben. Amen. Und die höchste Dimension oder die höchste Ebene, die in deinem Leben Realität werden kann und Realität werden soll, ist die Realität der Liebe. Amen. Sag mal, die Realität der Liebe. Da haben wir das letzte Mal mit begonnen und sind da eingestiegen. 1. Korinther 5, Vers 14, wo es heißt, denn die Liebe Christi drängt uns. Oder du kannst auch übersetzen, die Liebe Christi übernimmt uns oder überwältigt uns. Das heißt, wir werden gelebt, mit anderen Worten, von der Liebe Gottes. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist gleichzeitig das Zeitalter der Liebe, wie nie zuvor. Ich glaube, dass das, was damals in der Urgemeinde die heidnischen Menschen drumherum gesagt haben, seht nur, wie sie einander lieben, das wird im Ende, bevor Jesus wiederkommt, noch stärker hervorkommen und es wird tatsächlich das Kennzeichen sein. Amen. Und da sind wir auf dem Weg. Amen. Halleluja, da bist du auf dem Weg, da bin ich auf dem Weg, da sind wir zusammen auf dem Weg. Aber weißt du, mein Herz ist es wirklich, dass wenn am Ende Glory Life für irgendetwas bekannt ist, dann soll es dafür bekannt sein, dass die Liebe durch uns gewirkt hat und durch uns geflossen ist. Und zwar die Liebe nicht wie die Welt sie kennt, sondern die Liebe, so wie ich euch geliebt habe. Das hatten wir das letzte Mal, diese Stelle, Johannes 13, Vers 34. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Amen. Das heißt, dieselbe Art von Liebe, die in Christus Jesus war. Und wir haben das letzte Mal damit begonnen, uns diese Art von Liebe anzuschauen, die in Christus Jesus war, indem wir uns Philipper 2, Vers 1 bis 11 angeschaut haben, wo eben Paulus sagt, wir sollen dieselbe Gesinnung haben. Ja, das ist das Vorbild Jesus, was der Tobi vorher gesagt hat, wo er sagt, wir sollen dieselbe Gesinnung haben, die in Christus Jesus war. Und dann sagt er uns, was seine Gesinnung war. Ich lese es einfach nochmal vor in Philipper 2, ab Vers 5 lese ich vor, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, oder man kann auch sagen, der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts gemacht hat, Knechtsgestalt angenommen hat, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und die Konsequenz war, darum, Tobi hat es schon vorgelesen, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Mit anderen Worten, du kannst auch sagen, die Liebe nach der Art von Jesus erhöht am Ende immer. Amen. Die Liebe nach der Art von Jesus gibt am Ende immer den Sieg. Amen. Es ist nur wichtig, dass du sicherstellst, dass es die Liebe nach der Art von Jesus ist. Amen. Weil die menschliche Liebe, die sich nur auf Gefühle beruft oder auf irgendwelche Empfindungen oder irgendetwas, das wird nicht unbedingt die sein, die am Ende den höchsten Platz bekommt, sondern die Liebe, die nach der Art von Jesus ist. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, Philipper 2 kannst du eigentlich so zusammenfassen, es ist diese Liebe, die erstens loslässt, und zwar loslässt, was das eigene angeht, sprich zum Beispiel loslässt, was das eigene Recht haben angeht, ja, loslässt, was die eigene Stellung angeht, loslässt, was die eigene Kontrolle angeht, ich will die Kontrolle behalten, ja, loslässt, das, ja, ist nicht für einen Raub hält, ja, das, was du hast, nicht für etwas hält, oh, das muss ich jetzt festhalten. Amen. Die Liebe hält nie fest. Die Liebe ist deswegen immer im Fluss, deswegen ist die Liebe immer führbar und deswegen kann die Liebe tatsächlich sich auch immer wieder in neue Dimensionen fortbewegen und wieder neue Dimensionen erfahren in der Herrlichkeit Gottes, weil die Liebe nie festhält. Die Liebe baut nicht etwas um etwas herum auf, was irgendetwas festhält. Irgendeine Erfahrung, ein Gefühl von Kontrolle, irgendein verstandesmäßiges Verständnis, was ich jetzt habe, irgendeine Power, irgendeine Macht, irgendein Ruf, irgendetwas, was dir irgendwie Sicherheit geben könnte, auch nicht mal deine Finanzen festhält. Amen. Weil auch das kann Menschen ja Sicherheit geben. Aber die Liebe hält nichts fest. Sie hält nichts fest, was dir Sicherheit geben könnte. Sie lässt Sicherheiten los. Ich meine, wenn jemand eine sichere Stellung hatte, dann war es Jesus, bevor er hier auf diese Erde kam. Amen. Der hatte eine absolut sichere Stellung. Ja, unkündbar, volle Rundumversorgung, höchste Position, höchste Ehre, höchste Power, höchste Autorität, höchste Gestaltungsmöglichkeiten, alles. Also, ich meine, wenn jemand was hatte, was es wert war festzuhalten, dann war es Jesus. Amen. Aber das Wort sagt eben, das war seine Gesinnung, das war die Gesinnung der Liebe, dass er all das nicht festgehalten hat, sondern es losgelassen hat, ja, sich gebeugt hat, sich gedemütigt hat, verzichtet hat. Ja. Wir sehen ja zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal das schon zitiert, aber es ist eine interessante Stelle in Matthäus 26, 53, als Petrus versucht, Jesus zu verteidigen mit natürlicher Macht, mit natürlicher Power, indem er diesem hohen Priester das Ohr abhaut. Ja. Und dann sagt er Jesus zu ihm, meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Millionen Engel stellen würde, zwölf Legionen Engel, aber das ist auch ziemlich viel, Amen, dass er mir nicht auf einen Schlag 12 Legionen Engel stellen könnte. Das heißt, Jesus war sich auch da in dieser Situation, wo er eigentlich menschlich gesehen in der unterlegenen Position war, war sich nach wie vor dessen bewusst, eigentlich habe ich alle Power. Verstehst du? Er war sich dessen bewusst, wer er war. Er wusste, okay, egal was die jetzt für Waffen haben mögen und wie viel die sein mögen, ich muss nur mit dem Finger schnippen, ich bräuchte nur mit dem Finger schnippen und der Vater würde genügend Engel senden, um die alle auszunocken und die alle umzuhauen. Amen. Und wir kennen in der Kirchengeschichte ja Beispiele, wo solche Dinge passiert sind, ja? wo Leute versucht haben, Christen umzubringen, und dann sind die Kugeln einfach abgeprallt oder sie sind selber umgefallen oder was auch immer. Da gibt es ja tausende von Zeugnissen, ja, wie Gott einfach, wenn es nicht seinem Willen entsprochen hat, für diese Person jetzt als Märtyrer zu sterben, dann hat ja Gott jederzeit alle Macht, um seine Söhne zu bewahren. Und er hat ja auch alle Macht, um Jesus zu bewahren, und Jesus hatte alle Macht, ihn dazu zu veranlassen. Lassen. Aber er hat freiwillig darauf verzichtet, um eines höheren Planes willen. Die Liebe hat einen höheren Plan. Sag mal, die Liebe hat einen höheren Plan. Weißt du, vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, das kann doch jetzt nicht der Plan Gottes sein für mich. Vielleicht bist du in einer Situation, es kann eine Situation sein, Beispiel am Arbeitsplatz, sei es Mobbing, oder ein Beispiel in einer Beziehung, wo du irgendwie, was weiß ich, vielleicht in deiner Familie, in deiner Ehe oder wo auch immer, wo du sagst, das kann doch nicht der Wille Gottes so für mich sein, das kann es doch nicht sein. Ich sag dir eins, die Liebe hat einen höheren Plan. Amen. Und sie benutzt die Situationen, die für dich vielleicht die höchste Herausforderung sind, um das Größte und das Stärkste in dir hervorzubringen. Amen. Um dich wirklich zu dem zu machen, wie Jesus, nämlich dich hoch zu erheben. Amen. Weißt du, das Wort sagt, du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Damit sagt er nicht, dass es sich nicht zwischendurch mal so anfühlen kann, wie wenn du im Gefängnis bist. Zum Beispiel Paulus war ja auch im Gefängnis, haben wir gerade gehört. Ja? Oder dass es zwischendurch so anfühlt, dass du durch irgendwas durchgehen musst, oder dass es so aussieht, wie wenn du alles verlierst zwischendurch. Das hat er damit nicht gesagt. Sondern er hat damit gesagt, am Ende wirst du immer nur aufwärts steigen. Am Ende hat die Liebe den Sieg. Am Ende hat die Liebe einen höheren Plan. Amen. Und die entscheidende Frage ist die, identifizierst du dich mit dem höheren Plan Gottes oder folgst du deinen eigenen Plänen nach? Amen. Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage, die Jesus beantworten musste als der Sohn Gottes, als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er musste diese Frage beantworten. Halte ich es für einen Raub, also halte ich es fest, wie Gott zu sein, oder entäußere ich mich, lasse ich es los, um eines höheren Planes willen? Er hat sich für den höheren Plan entschieden, und deswegen hat er jetzt den Namen, der über alle Namen ist. Amen. Und deswegen muss ich in seinem Namen jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Das heißt, er hat die höchste Autorität. Wie viele von euch wollen mehr Autorität im Geistlichen? Okay, hier hast du den Weg. Amen. Das ist der Weg zu mehr Autorität. Der Weg zu mehr Autorität ist der, dem höheren Plan der Liebe zu vertrauen. Amen. Der manchmal für deine Seele vielleicht herausfordernd sein mag und der manchmal deine Seele vielleicht auch wirklich bis zum Äußersten fordern mag, weil du sagst, hey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass ich hier immer der Depp bin, oder dass ich hier immer irgendwie, ich werde immer übersehen, oder ich bin immer der, bei mir irgendwie, ich krieg nie irgendwie, mach nie einen guten Stich, oder ich krieg immer nur das dünne Ende von der Wurst, oder was auch immer, oder ich krieg überhaupt keine Wurst, oder? Also da ist die Entscheidung, was glaubst du? Glaubst du dem höheren Plan der Liebe oder folgst du deinem eigenen Plan? Machst du dir deine eigenen Gedanken? Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach nur deswegen, weil das der so und der so und der so denkt. Und eigentlich wäre es aber ganz anders von Gott her. Und jetzt muss ich halt einfach schauen, dass ich das so hindrehe, dass es so wird, wie ich mir es vorstelle. Es ist menschlich. Man nennt es Manipulation. Man nennt es Kontrolle. Und genau das ist das Gegenteil der Liebe. Und die Liebe lässt los. Die Liebe, ich sage mal so, lässt sich fallen in das Vertrauen hinein, dass Gott einen guten Plan hat. Amen. Ich meine, warum konnte Paulus in Philipper 4, Vers 4, wir haben es gerade gehört, zu den Philippern mitten aus dem Gefängnis in Rom sagen, freut euch im Herrn alle Zeit. Warum konnte er so voller Freude sein am Ende seines Lebens? Ich meine, das Ende seines Lebens, das hat der Tobi jetzt vorher nicht erwähnt, aber es wisst ihr ja, am Ende seines Lebens, das heißt so viel, bevor er den Märtyrertod starb, in seinem Fall. Es war ja nicht so, dass er einfach friedlich im Bett eingeschlafen ist, sondern das Ende seines Lebens bedeutete ja, dass er geköpft wurde. Ja. Wahrscheinlich wurde er geköpft. Ja. Das ist so die allgemeine Ansicht. Ja. Und das ist nicht unbedingt schön. Also ich meine, es geht relativ schnell, aber also muss nicht sein, oder? Ja. Oder stell dir vor, du gehst da auf die Guillotine zu und weißt, jetzt wird da der Kopf abge... Also, naja. Also es ist keine unbedingt schöne Vorstellung. Und mit dieser Vorstellung war aber Paulus sehr real konfrontiert. Und trotzdem, weil er sein ganzes Leben lang immer wieder diese Entscheidung getroffen hatte, der Liebe zu vertrauen, konnte er auch in dieser Extremsituation, weil es war wirklich für die Nerven und für die Psyche und für die Seele eine absolute Extremsituation. Ja. Die Gefängnisse da, vor allen Dingen, wo er dann zum Schluss war, am Anfang, wie Tobias sagte, hatte er mehr Freiheit, aber am Schluss war er in einer klassischen römischen Gefängniszelle, die vermutlich einmal einen Meter groß war und vollkommen dunkel war und die Latrine lief durch die Zelle durch und so weiter, wo die Hinterlassenschaften der Mitgefangenen durchflossen und so weiter, Ratten, Mäuse, keine Ahnung, was alles da war, Typhus, alle möglichen Sachen. Und mitten in dieser Situation, weißt du, hatte Paulus es gelernt, sich hineinfallen zu lassen im Vertrauen darauf, dass Gott es am Ende gut meint und dass die Liebe einen höheren Plan hat. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Paulus heute noch so einen gewaltigen Einfluss hat in der Welt. Und ich meine, er hat ja wirklich immer noch einen gewaltigen Einfluss. Ich war mal vor ein paar Jahren, war ich mal da in Stuttgart mal wieder da auf, bei der Rothenberger Kapelle. Ich weiß nicht, wie von euch kennen die Rothenberger Kapelle in Untertürkheim. Ich bin da ja aufgewachsen in Untertürkheim. Und da waren wir da, mit Irina war ich da in der Rothenberger Kapelle. Und dann sah ich da, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, an der Rothenberger Kapelle, in alle vier Himmelsrichtungen sind in goldenen Buchstaben Bibelstellen eingraviert. Alle vier in goldenen Buchstaben. Und dann habe ich mir das so angeschaut und dann wurde mir bewusst, alle vier Bibelstellen waren von Paulus. Das heißt, so prominent über das ganze Land hinaus sozusagen dominiert noch heute Paulus. Ja, das ist der Hammer, wie viel Autorität hat Gott diesem Mann gegeben. Amen. Aber er ist den Weg der Liebe gegangen. 100% von Anfang an. Im Philipperbrief hat er das ja zum Beispiel gesagt, Philipper 3 hat er das ja gesagt, ich begehre nichts anderes als Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden und dafür habe ich alles andere für Dreck gehalten. Das heißt, er hat alles andere eingebüßt, sagt er sogar. Eingebüßt heißt nicht so viel wie, ja, okay, ich bin in freiwillige Armut gegangen. Nein, das meint er damit nicht, sondern er sagt damit, ich habe alles andere losgelassen. Es bedeutet mir nichts mehr. Er sagt ja, in Philipper 4 sagt er ja auch, mein Gott wird all euren Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Und ein paar Verse vorher sagt er, ja, Mangel zu haben, weiß ich, Überfluss zu haben, weiß ich. Ich bin in alles eingeweiht, ich habe das losgelassen. Das hat mich nicht mehr, das kontrolliert mich nicht mehr. Das ist nicht mehr von Bedeutung für mich, weil ich mich für diesen Weg der Liebe entschieden habe. Amen. Halleluja. Wer von euch will sich für den Weg der Liebe entscheiden? Preist den Herrn. Halleluja. Loslassen ist das Erste. Und das Zweite, der zweite Schritt sozusagen, oder der zweite Aspekt der Liebe, ist Hingabe. Ist Hingabe. Ja? Loslassen heißt ja nicht, loslassen heißt nicht passiv. Verstehst du, loslassen heißt ja nicht, okay, ich lass einfach alles los und ja, Herr, jetzt musst halt du irgendwie machen. Nein, loslassen heißt, ich entscheide mich, mich hinzugeben. Wem hinzugeben? Der Liebe hinzugeben, Gott hinzugeben und den Menschen hinzugeben. Amen. Das ist eine Entscheidung. Ja, Markus 12, Vers 29, da gibt uns Jesus dieses Liebesgebot und er sagt, da höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit anderen Worten, er sagt hier, und ich meine, er formuliert es hier auch bewusst in dieser Form des Gebotes vom Alten Testament, weil letztendlich Liebe ist tatsächlich eine Entscheidung. Amen. Liebe ist nicht eine Frage des Gefühls. Entweder es kommt über mich und dann fühle ich es halt, oder es kommt halt nicht über mich und dann fühle ich es nicht. Sondern Liebe ist im Grundsatz eine Entscheidung. Du entscheidest dich zu lieben, du entscheidest dich Gott zu lieben. Wie von euch wussten, dass man Gott gar nicht kennenlernen kann, ohne sich zu entscheiden, ihn zu lieben? Das ist ganz interessant, weißt du? Bei Menschen ist es manchmal anders. Ja, als du deinen Ehepartner zum Beispiel kennengelernt hast, vielleicht wenn du verheiratet bist, dann hast du ihn kennengelernt und du hast ihn vielleicht nicht gleich am Anfang geliebt. Du kanntest ihn ja noch gar nicht. Weil Menschen sagen, ich muss erst mal wissen, auf wen ich mich da einlasse, um ihn lieben zu können. Amen. Ich muss erst mal wissen, weil man weiß ja nicht. Nicht jeder Mensch ist ja vielleicht liebenswert. Ja? Für mich jedenfalls. Ja? Also muss ich ja erst mal den Menschen kennenlernen. So funktioniert die menschliche Liebe. Sie muss erst mal kennenlernen. Deswegen sagen dann manche, ja, ich muss meinen Ehepartner erst mal ausprobieren, auch vor der Ehe und so weiter, weil sonst weiß ich ja nicht, woran ich bin und überhaupt und so weiter. Ja, das ist eben die menschliche Liebe. Verstehst du? Aber die göttliche Liebe ist anders. Tatsächlich ist es so, du lernst Gott erst kennen, wenn du dich entscheidest, ihn zu lieben. Das ist tatsächlich eine Entscheidung. Als ich mich entschieden habe, Gott zu lieben, da kannte ich ihn noch gar nicht. Aber ich habe mich einfach entschieden, weil ich mir gesagt habe, wenn es irgendetwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt, dann ist es Gott zu lieben. Weil er ist immerhin Gott. Amen. Dann habe ich mich einem höheren Ziel gewidmet sozusagen. Also liebe ich Gott. Ich entscheide mich, Gott zu lieben. Und wenn du dich entscheidest, Gott zu lieben, wirst du ihn kennenlernen und du wirst ihn kennenlernen als den, der dich unendlich liebt. Amen. Halleluja. Das andere aber, sagt er, ist dem gleich. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist interessant. Die Liebe ist nicht abstrakt. Die Liebe bezieht sich immer auf konkrete Personen. Gott ist eine konkrete Person, aber Menschen sind auch konkrete Personen. Ich kann sagen, ja, ich liebe die ganze Welt. Oh, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ja, das weiß ich noch, als ich das erste Mal verliebt war, da war das so ein Gefühl, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich liebe euch alle. Ja. Oder kennst du ja auch, wenn irgendein Fußballteam gewinnt oder so und dann, der Vereinspräsident ist so begeistert, sagt, ich liebe euch alle, weil er einfach so begeistert ist. Ja. So aus dem Gefühl heraus, aber es ist eine abstrakte Liebe. Jesus meint eine andere Liebe, er meint, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, es sind tatsächlich die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das macht es halt manchmal ein bisschen herausfordernd. Weil es sind halt die, mit denen du es zu tun hast. Es sind deine Freunde, es sind deine Feinde. Wie von euch wussten, dass du es auch mit deinen Feinden zu tun hast? Sie wären nicht deine Feinde, wenn du nicht irgendwie mit ihnen zu tun hättest. Weil die, die du gar nicht kennst, die interessieren dich ja nicht. Aber konkrete Feinde vor Augen zu haben, das sind konkrete Nächste. Und das Wort Gottes sagt, genau die sollen wir lieben. Genau dein Nächsten, nicht dein Übernächsten. So, okay, ja. Was weiß ich, Mann oder Frau, ja, ich liebe all die Geschwister in der Gemeinde, die liebe ich, aber irgendwie um dich herum geht irgendwie meine Liebe so ein bisschen herum. Du bist halt mein Mann oder du bist halt meine Frau. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, der dir am nächsten steht, der, mit dem du zu tun hast, deine Familienangehörigen, deine Geschwister in der Gemeinde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten, wen auch immer, eben auch deine Feinde. Ja? Feinde machen sich von selber bemerkbar, die suchst du dir nicht aus. Ja? Die machen sich einfach bemerkbar. Und in dem Moment, wo sie sich bemerkbar machen, pass auf, in dem Moment, wo sich ein Feind als Feind bemerkbar macht, in dem Moment wird er zu deinem Nächsten. Davor kanntest du ihn vielleicht gar nicht so genau, hast vielleicht noch nie was von ihm gehört. Kann ja sein. Aber in dem Moment, wo er sich als Feind bemerkbar macht, wird er zu deinem Nächsten. Also gilt genau das, was Jesus sagt für diesen Feind. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Preist den Herrn. Und das geht nur, wenn du verzichtest auf dein eigenes Recht. Wenn du verzichtest auf deine eigene Kontrolle, wenn du verzichtest auf deine eigene Macht, wenn du verzichtest auf deine eigene Power, nur dann geht's. Amen. Aber dann geht's. Halleluja. Der bekannte Prophet Bob Jones, der hier ja auch schon öfters mal erwähnt wurde, zum Beispiel vom Jeff oder so, oder vom Bobby, der hatte ja diese Erfahrung im Himmel, diese Vision im Himmel, wo er gesehen hat, wie die Menschen am Ende alle zu Jesus kamen und er sie gefragt hat, bevor sie in den Himmel eingetreten sind, hat er sie gefragt, did you learn to love? Und das Interessante war daran, oder für mich vor allen Dingen Interessante, das überrascht mich jetzt nicht, dass das die Frage ist, weil es ist ja klar, Jesus ist ja die Liebe und also kann ja niemand Jesus in sich tragen, ohne tatsächlich auf die Dauer zu lernen zu lieben. Das geht ja nicht, weil Jesus ist ja die Liebe, Gott ist ja die Liebe. Also es ist ja klar, ist eigentlich die Frage, did you learn to love, ist eigentlich gleichbedeutend mit der Frage, bist du mir nachgefolgt? Das ist eigentlich die gleichbedeutende Frage, weil Jesus ist ja die Liebe. Ja? Aber was besonders interessant war in dieser Vision, oder was ich besonders interessant finde in dieser Vision, ist eben das, dass es einige gab, die haben gesagt, ja, ich habe gelernt zu lieben. Und es hat sich aber herausgestellt, sie haben zum Beispiel, sie haben gelernt, Gott zu lieben, aber sie hatten Probleme mit ihren Nächsten. Sie hatten Probleme mit den Menschen um sie herum. Sie haben Gott geliebt, aber sie haben nicht ihre Nächsten geliebt. Und dann gab es andere, die haben zwar die Menschen geliebt, aber irgendwie haben sie Gott vernachlässigt. Sie haben Gott nicht geliebt. Und beides kam nicht so gut. Sondern was Jesus hören wollte oder sehen wollte, war tatsächlich, dass wir in beidem, vertikal wie horizontal, in der gleichen Weise gewachsen sind. Amen. Also, ich sage mal so, das eine ist mehr die religiöse Schiene. Ja? Ich liebe Gott, oh, ich liebe Gott, aber mit den Menschen hier da, also da bleiben wir nur ferne. Ja? So. Das sind dann die Frauen, die, wenn der Mann ins Schlafzimmer kommt, dann als erstes sich auf den Knien hinterm Bett verstecken und anfangen zu beten und zu sagen, oh, ich kann gerade nicht, ich bin total beschäftigt, ich muss Gott lieben. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Das ist die religiöse Schiene. Die andere Schiene ist mehr die menschliche, ich sag mal die humanistische Schiene, die sagen, ja, wir tun alles für die Menschen, aber dazu braucht man nicht unbedingt Gott, man kann ja auch ohne Gott ein guter Mensch sein, so ungefähr, man kann ja auch ohne Gott lieben und so weiter, aber beides funktioniert nicht. Beides ist einseitig, war nicht so in dieser Vision von Bob Jones, beides war nicht so, dass es Jesus gefallen hätte, sondern Jesus wollte, dass wir in beidem wachsen und tatsächlich ist er eben, er ist der eine Christus, der sich zeigt, sowohl als das Haupt, als auch als der Leib. Amen. Schon allein daraus ergibt sich, dass die Liebe zum Haupt, kannst du ja nicht trennen von der Liebe zum Leib und somit bist du schon wieder bei den anderen Menschen, weil der Leib besteht ja aus vielen Gliedern, also vielen Menschen, vielen Nächsten. Ja? Sag mal zu einem Nachbar, hallo Nächster. Halleluja. Also die Hingabe der Liebe geht immer an Gott und an die Menschen. Und wenn du mein zweites Buch gelesen hast, dann findest du darin ein Kapitel über das Herz Gottes, wo ich dieses dreifache Herz, das Gott mir schon vor bald 25 Jahren offenbart hat, diese drei Herzkammern von Menschengruppen, in denen letztendlich alle Menschen beinhaltet sind, aber drei bestimmte spezifische Menschengruppen geistlich gesehen, die drei verschiedene Menschengruppen sind geistlich gesehen, und auf die sich sein Herz bezieht. Und das erste ist das Herz Gottes für die verlorenen Menschen. Das ist momentan noch die Mehrheit der Weltbevölkerung. Damit haben wir schon mal 90% der Weltbevölkerung abgedeckt. Wenn wir die Verlorenen lieben, dann lieben wir schon mal 90% der Weltbevölkerung, weil 90% sind noch verloren. Aber auch da ist eben wieder, das eine ist zu sagen, okay, ich liebe die Verlorenen, solange ich keinen sehen muss und solange keiner bei mir an der Tür klingelt. Oder solange ich keinen begegne auf der Straße oder wie auch immer. Und das andere ist eben, ja, tatsächlich, meinen nächsten Verlorenen. Den nächsten Verlorenen, dem du morgen, was weiß ich, bei der Post oder beim Aldi oder wo auch immer begegnest oder auf der Straße, der dich anhubt oder was auch immer, das ist der nächste Verlorene, dem du begegnest oder in der Schule oder wo auch immer, da begegnest du nächsten Verlorenen. Und das Herz Gottes inspiriert dich, diesen Menschen zu lieben, sprich beim Verlorenen ihn zu lieben, ihm die Liebe Gottes zu zeigen und natürlich mit dem Ziel, ihn in das Reich Gottes hineinzuführen, weil die größte Liebe ist natürlich die, einem Menschen das zu geben, was ihn aus der Hölle rettet. Es wäre ja keine Liebe, nur nett zu sein zu einem Verlorenen, ja, aber ihn auf die Dauer nicht hinzuweisen auf den Weg des Lebens. Weil das wäre das Gegenteil von Liebe, weil am Ende landet er in der Hölle. Ups, was ist das? Oh, naja. Okay, am Ende landet er in der Hölle und du warst halt ein netter Mensch. Ja? Und dann landet er halt in der Hölle und erinnert sich an den netten Menschen von nebenan, der ihm aber halt nie von Jesus erzählt hat, der nie auf Jesus hingewiesen hat, ja? Der nie die Wahrheit gesagt hat, der ja. was weiß ich, der, wo es halt immer an der Oberfläche geblieben ist oder wie auch immer. Verstehst du? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle irgendwie so brachial werden sollten und was weiß ich, jedem die Bibel über den Kopf hauen sollten. Aber ich glaube trotzdem, die Liebe Christi drängt uns. Das heißt, Gott will in uns wirklich dieses Ausstrecken nach den Verlorenen anfachen, immer wieder neu. Er will immer wieder neu diese Sehnsucht, die er hat, einfach danach, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, in uns anfachen und uns mit dieser Sehnsucht zu den Menschen senden, uns mit dieser Sehnsucht an unsere Arbeitsplätze senden, uns mit dieser Sehnsucht auf die Straße senden, wenn wir einen Straßeneinsatz machen zum Beispiel, oder uns mit dieser Sehnsucht zu einer Familienfeier zum Beispiel senden, oder uns mit dieser Sehnsucht in unsere Nachbarschaft senden, dass wir getrieben sind von dieser Sehnsucht, von dieser Retterliebe. Ja, er ist der Retter Gott, heißt es mal an einer Stelle. Der Heiland, ja, der Retter Gott. Amen. Und der wohnt in dir. Das heißt, da ist einer in dir, da ist eine Liebe in dir, die sich tatsächlich ausstreckt nach den verlorenen Menschen. Oh, Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Sie ist ausgegossen in dein Herz. Sag mal, ich habe die Liebe zu den Verlorenen in mir. Mhm. Die muss nur rausgelassen werden. Weißt du, so viele Christen fragen sich, okay, gut, danke. So viele Christen fragen sich, ihr müsst jetzt nicht alle gucken, was es ist, das ist jetzt nicht so wichtig. So viele Christen fragen sich, was ist meine Berufung, Herr? Was soll ich tun? Weißt du, die Frage nach deiner Berufung erübrigt sich, wenn dir bewusst wird, was einfach das Herz Gottes ist. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, liebe die Verlorenen. Streck dich danach ihnen aus. Da hast du schon einen gewaltigen Auftrag. Du bist schon allein, wenn du nur die Verlorenen liebst, dann hast du schon einen Auftrag an 90% der Weltbevölkerung. Und hier in Deutschland sogar wahrscheinlich an 98%. Das heißt, es ist nicht schwer, einen Verlorenen zu finden in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass du morgen einen triffst, ist relativ hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du morgen jemanden triffst, der in die Hölle gehen würde, wenn er morgen stirbt, ist relativ hoch. Das heißt, Gott will dich übernehmen mit dieser Liebe und indem du dich ihm zur Verfügung stellst, verstehst du, dein eigenes loslässt und deine Vorstellung, okay, oh ja, was habe ich für eine schöne Berufung, oh ja, ich stelle mir da was ganz Tolles vor, oh, ich stelle mir das so vor, ich werde dann mal so einen Dienst haben und der wird dann so aussehen, dann werde ich das machen und das machen und das ist so meine Vision, das ist so mein Traum, ja, ist schön, vielleicht ist es ja auch von Gott und vielleicht macht es Gott auch so, aber das Erste, worum es geht, ist tatsächlich dieser Liebe einen Kanal zu bieten. Amen. Dich da zu positionieren und zu sagen, okay, ich liebe Gott, ich liebe die Verlorenen und ich liebe sein Leib. Das ist die zweite Herzkammer. Ich liebe sein Leib. Amen. Sag mal, ich liebe sein Leib. Das heißt, ich diene dazu mit allem, was ich sage, was ich habe, was ich bin, was ich tue, habe ich das Ziel, den Leib Christi zu erbauen. Amen. Im Gegensatz dazu, ich habe nicht das Ziel, mich selber zu schützen zum Beispiel. Ich habe nicht das Ziel, mir ein Umfeld zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle in erster Linie, sondern mein erstes Ziel ist, den Leib Christi zu erbauen, zu erheben. Amen. Ihm das Gute zu bringen, ihn stark zu machen. Amen. Ja, weil die meisten Spaltungen und die meisten Schäden am Leib Christi entstehen eigentlich dadurch, dass Christen versuchen, sich selber zu schützen vor irgendwelchen Verletzungen, vor denen sie irgendwie Angst haben. Also sie denken, ja, wenn ich jetzt da mich eins mache oder das oder jenes, dann am Ende werde ich verletzt oder so. Verstehst du? Vergiss es einfach. Du bist hier, um zu lieben. Amen. Darum hat Gott ihn erhöht, weil er losgelassen hat von diesem Mechanismus. Weißt du, Jesus hätte allen Grund gehabt, sich seine Herrlichkeit zu schützen. Weißt du? Er hätte sich im Himmel einbunkern können und einfach einen Zaun machen können und sagen können, hier kommt nichts rein, ich bin in der Herrlichkeit. Zur Rechten Gottes. Wer will mir irgendwas? Verstehst du? Hätte er machen können, aber dann wären wir alle nicht hier. Amen. Dann wären wir alle immer noch unerlöste Sünder. Entweder gar nicht mehr da oder auf jeden Fall auf dem Weg in die falsche Richtung. Amen. Aber aus Liebe hat er sein eigenes zurückgestellt und hat gesagt, ich komme, um mir einen Leib zu erschaffen. Ich komme, um den Leib aufzubauen. Ich komme, um einen Leib hervorzubringen, der ohne Flecken, ohne Runzeln und ohne Makel ist. Amen. Und somit komme ich, um meinen Leib hochzusprechen, um ihn stark zu machen, um mich mit ihm zu identifizieren. Also das musst du dir auch mal geben. Wie, einfach mal Frage so an dich, wie identifiziert bist du mit deinem Körper insgesamt so? Also wenn du jetzt gehst, hast du das Gefühl, dass dein Körper mitgeht, dass es irgendwie eins ist? Oder ist es so, dass du öfters das Gefühl hast, dass, sich dein Arm da liegen geblieben ist oder das Bein noch im Bett liegt oder so? Also du bist ja schon sehr eins mit deinem Körper. Du kannst dich ja gar nicht von deinem Körper trennen. Und schau, genau so identifiziert sich Jesus mit seinem Leib. Das musst du dir mal geben. Genau, andere Frage. Wie wichtig ist dir, dass dein Leib nicht verletzt wird? Also wer von uns springt freiwillig vors Auto zum Beispiel? Oder steckt freiwillig irgendwie die Hand in die Kreissäge oder legt sie auf die heiße Herdplatte oder sonst irgendwas. Wer von euch macht sowas freiwillig? Also nur jemand, der wirklich psychisch gestört ist, macht das. Ja, ich meine, es gibt es, okay. Aber ein normaler Mensch macht es nicht. Amen. Und genau so, weißt du, wie du dich mit deinem Leib identifizierst und genau so wenig, wie du möchtest, dass dein Leib verletzt wird, genau so identifiziert sich Jesus mit seinem Leib. Oh, wow. Und jetzt rat mal, wem er sein Leib hier auf der Erde anvertraut hat. Uns. Weil wir sind sein Leib. Amen. Das heißt, wie viel Schmerzen sein Leib hat, wie viel Verletzungen sein Leib hat, hängt ganz stark davon ab, was wir tun. Amen. Die Liebe wird niemals verletzen. Amen. Die Liebe baut immer auf. Die Liebe heilt immer. Die Liebe kann gar nicht verletzen, es ist nicht in ihr, das ist gar nicht möglich. Alles, was du aus Liebe tust, aus Liebe sagst, aus Liebe machst, kann niemals verletzen, sondern wird immer aufbauen. Es kann sein, dass es dem Fleisch nicht immer gefällt, es kann sein, dass es Menschen nicht immer gefällt, aber am Ende baut es immer auf. Am Ende hat es immer den Sieg. Am Ende ist es immer stärker, am Ende ist es immer der höhere Plan. Amen. Denk immer dran, der höhere Plan. Es gibt immer einen höheren Plan. Als Söhne der Herrlichkeit müssen wir lernen, auf dem hohen Weg Gottes zu bleiben. Also es gibt einige Versuchungen auf dem Weg, die dich auf eine niedrigere Ebene ziehen sollen. Die dir sagen, ja, schlag zurück oder ja, schütz dich, ja, schau, dass du nicht zu kurz kommst, ja, setz dich durch oder was auch immer. Oder auch das andere, die umgekehrte Sache, ja, sei passiv, sei einfach passiv, dann kannst du nichts falsch machen, mach einfach gar nichts, sei einfach passiv. Aber weißt du, auch Passivität verletzt den Leib. Amen, weil es bedeutet ja, ich meine, es ist so, wie wenn dein Finger plötzlich taub ist, ja, und du kannst ihn nicht mehr richtig bewegen, dann sagst du, oh, hey, ich meine, für wie viele Leute habe ich schon gebetet, die taube Finger hatten, aus welchen Gründen auch immer, körperliche Probleme, das willst du nicht haben, oder taube Füße, oder was auch immer, irgendwas, das nicht mehr funktioniert, oder gelähmt sogar, was weiß ich, gelähmte Knie, ja, so wie heißt es im Hebräerbrief, stärkt die wankenden Knie, die gelähmten Füße, richtet auf und so weiter, ja, also, Das ist ja kein funktionierender Leib von lauter passiven Gliedern. Du bist ja nicht einfach als Körper, du bist ja nicht nur so ein Stück Gemüse. Ja. So. Ja. Das irgendwie nur so von einem Ort zum anderen gezogen wird, irgendwie. Wenn irgendjemand dich irgendwie zieht, irgendwie so in der Schubkarre hinterherzieht oder sowas. Das ist jedenfalls kein funktionierender Leib, sowas. Und genauso ist es beim Leib Christi. Das heißt, Passivität ist nicht die Liebe. Amen. Falsche Aktivität ist natürlich auch nicht die Liebe, sondern die Liebe ist die Liebe. Und sie ist der höhere Weg. Amen. Sag mal, der höhere Weg. Das musst du immer bewusst sein. Weißt du, denk da immer dran. Du wirst dich dran erinnern. Verstehst du? Vielleicht ist dir momentan gar nicht bewusst, auf welche Situation es vielleicht Gott in deinem Leben mal beziehen wird. Aber eines Tages wirst du dich dran erinnern, und wahrscheinlich nicht so fernen Tages, und da wird eine Stimme in dir sein und sagen, geh den höheren Weg. Geh den höheren Weg. Geh den Weg der Demut. Geh den höheren Weg. Amen. Versuch nicht recht zu behalten. Die Liebe hat am Ende immer den Sieg. Und die Liebe hat am Ende immer die höchste Autorität. Und sie bekommt die höchste Autorität. Ja, deswegen hat Jesus auch gesagt, wenn einer von euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Ja. Aller Diener sein heißt nicht, dass er unbedingt jetzt allen die Schuhe putzen muss oder so, sondern es ist eine Sache der Gesinnung, verstehst du? Es ist eine Sache der Gesinnung innerlich. Was ist mein Recht, das ich noch habe? Was ist meine Selbstverwirklichung? Ja, das ist ja das große Wort in unserer Zeit, ja, Selbstverwirklichung. Ich muss mich selber verwirklichen. Das kein biblischer Begriff, Selbstverwirklichung. Wusstest du schon, oder? Und führt auch nicht zum Leben. Und führt auch nicht zum Sieg und führt auch nicht zur Autorität. Zu gar nichts und auch nicht zum Glücklichsein. Selbstverwirklichung ist eine Sackgasse. Amen. Worum es Gott geht, ist, dass er sich durch dich verwirklichen kann. Und indem er sich durch dich verwirklicht, wirst auch du perfekt verwirklicht. Und das ist das Gute dran, verstehst du? Gott hat immer einen guten Plan. Am Ende kommst du perfekt hervor. Also jede Angst, dass deine Berufung irgendwie nicht zustande kommen könnte, wenn du der Liebe vertraust, ist von vornherein, kannst von vornherein vergessen. Amen. Musst deine Gedanken erziehen. Halleluja. Nimm jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus, sagt das Wort. Preis den Herrn. Und die dritte Herzkammer Gottes, das kannst du auch in meinem Buch nachlesen, da werde ich nochmal in der Schule auch nochmal ausführlicher drüber lehren. In der nächsten Zeit, da habe ich noch nicht drüber gelehrt, Verlorene habe ich schon mal gelehrt und Leib habe ich auch schon gelehrt. Aber das dritte, das, die Liebe Gottes zu seinem auserwählten Volk Israel, ist die dritte Herzkammer. Weil es gibt drei Arten von Menschen, geistlich gesprochen, auf der Welt. Es gibt verlorene Menschen, es gibt den Leib Christi und es gibt das Volk Israel. Natürlich gilt auch beim Volk Israel, dass sie ohne Jesus genauso verloren sind wie die anderen. Und trotzdem ist es so, dass einfach Gott einen besonderen Plan hat und, sie, und dieses Volk einfach einen besonderen Platz in seinem Herzen hat. Ja. Wer Israel segnet, der wird gesegnet sein. Wer Israel verflucht, der wird verflucht sein. Deswegen bete auch immer, auch bete gerade auch für unsere Regierung, bete, dass sie wirklich Weisheit haben und wirklich sich in der richtigen Weise auch zu Israel stellen. Weil davon hängt ganz, ganz viel Segen für unser Land ab. Amen. Und damit auch für uns letztendlich. Halleluja. Aber wir sind das Salz und wir sind das Licht. Amen. Gottes Herz schlägt so sehr für das Volk Israel, dass Paulus sagen konnte, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, das kannst du nur unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagen, im Römer Kapitel 9 ist es, glaube ich, sagt er, dass ich um ihretwillen, wenn ich sie erretten könnte, dann wollte ich sogar verflucht sein von Jesus weg für sie. Also mit anderen Worten, er sagte, ich bin bereit, meine eigene Errettung aufzugeben, wenn dadurch das Volk Israel errettet wird. Das ist der Hammer. Natürlich funktioniert es so nicht, ist klar. Er konnte nicht seine Errettung aufgeben und sie wären dadurch auch nicht errettet worden. Aber so stark, weißt du, das kannst du nur unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagen, so stark identifizierte er sich damit, sein Volk, es war ja auch sein Volk, er war ja Jude, aber eben das, es war eben nicht nur, der Grund war nicht nur, weil er Jude war, er war ja auch Römer gleichzeitig, hätte er auch sagen können, okay, jetzt bin ich Christ und jetzt konzentriere ich mich darauf, Römer zu sein. Nein, er wusste einfach und er war eins mit dem Herzen Gottes für das Volk Israel. Amen. Und genau das ist für uns. Und je mehr, weißt du, wenn die Liebe der vielen erkaltet, gemäß Matthäus 24, dann wirst du es immer auch stark daran sehen, dass die Liebe zum Volk Israel erkaltet. Amen. Und es ist ganz egal, ob es jetzt sich um klassischen Antisemitismus handelt oder ob es sich um Anti-Israelismus handelt. Das sind alles die zwei Seiten oder mehreren Seiten derselben Medaille. Das ist alles der gleiche Geist, den der Teufel in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, verstärkt loslässt und der zur Finsternis dieser Welt gehört. Aber ihr Lieben, wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Amen. Und in uns schlägt die Liebe zum Volk Israel und wird sie immer schlagen und kann sie nie ausgerissen werden, weil es das Herz Gottes ist. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Wir sind schon wieder am Ende der Stunde. Ich möchte einfach wirklich, dass wir uns zum Schluss, dass wir uns wirklich alle zusammen, auch dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, uns wirklich dieser Liebe Gottes einfach heute Abend auch zusammen wirklich zu öffnen, weil es ist tatsächlich eine reale Kraft, es ist eine reale Wirksamkeit, es ist wirklich der Wind des Geistes, der dein Herz übernehmen möchte, der dich auch neu anfachen möchte gegebenenfalls, der dir helfen möchte, wirklich von dir selber loszulassen, von dir selber wegzuschauen und wirklich diesen höheren Weg immer wieder neu zu ergreifen. Halleluja. Weißt du, und ich sage dir eins, noch zum Schluss. Gott sieht jede deiner Entscheidungen für die Liebe. Und so oft ist es so, dass in dem Moment, wo du dich entscheidest für die Liebe, im ersten Moment die Früchte davon nicht spürbar sind und nicht sichtbar sind. Sondern sich im Gegenteil, das vielleicht wirklich klein und niedrig und bescheiden und so weiter anfühlt. Ja. Aber Gott sieht jede deiner Entscheidungen für die Liebe. Amen. Und er belohnt jede deiner Entscheidungen. Und zwar, er belohnt sie durch Autorität, er belohnt sie durch Herrschaft, er belohnt sie durch Sieg, er belohnt sie durch immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Amen. Halleluja. Wie von euch wollen das? Preist den Herrn. Stehen wir mal auf zusammen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Offenbarung deiner Liebe, die du uns in diesen Stunden gibst. Ich werde nochmal eine Stunde darüber machen. Aber danke, Vater, dass du uns wirklich in dieser Offenbarung gründest, Herr. Und dass diese Offenbarung uns beginnt zu übernehmen, mehr und mehr. Und damit die Wirksamkeit deiner Liebe. Und damit die Entschiedenheit deiner Liebe. Und damit die Erkenntnis deiner Liebe, dass wir wirklich einen gewaltigen, genialen Weg vor uns haben. Halleluja. Und dass, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Mit anderen Worten, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, wer kann uns dann verklagen? Wer kann dann gegen uns sein? Wer kann dann gegen uns standhalten? Amen. Also das ist ja das, was 1. Johannes sagt. Ich glaube, ich habe es in der ersten Stunde zu dem Thema schon vorgelesen, wo 1. Johannes 3, Vers 18, wo es heißt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Mit anderen Worten, wenn die heftigsten Anklagen vielleicht irgendwo gegen dich im Raum stehen, wenn die heftigsten Anklagen gegen dich kommen, aber du dir einfach ganz neu bewusst machst oder dich vielleicht auch ganz neu entscheidest und ganz neu ausrichtest und sagst, so, Herr, ich liebe dich und ich möchte nichts anderes, als dass deine Liebe durch mich hier auf dieser Welt durchkommt und ich liebe diese Menschen, vielleicht diese Menschen, die mich anklagen, vielleicht diese Menschen, die gegen mich gehen, was auch immer. Ich liebe mich, ich liebe sie, ich entscheide mich, sie zu lieben, ich bade mich in deiner Liebe und in dem Moment, sagt das Wort Gottes, kommt dein Herz zur Ruhe, weil es gegen die Liebe kein Gesetz gibt. Weil es gegen die Liebe keine Anklage gibt, die standhalten kann. Weißt du, das ist der sicherste Ort für dich gegen Anklage. Der sicherste Ort gegen Anklage ist der Ort der Liebe. Amen. Das ist der Ort, an dem du immer Freispruch hast. Verstehst du? Im Recht haben wollen und im Diskutieren und im diesen und jenen hast du nicht immer den Sieg. Amen. Manchmal vielleicht kommst du damit durch, aber nicht immer. Und dann, wenn nichts anderes mehr hilft, sage ich dir eins, bade dich in der Liebe und du kommst immer durch. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich bitte dich einfach durch die Kraft des Heiligen Geistes, gerade jetzt, Herr, dass du diese Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, ja, wir haben sie in uns durch Jesus, wir sind deine Söhne und Töchter. Ja, auch dort an den Videos, du hast diese Liebe in dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Liebe anfachst in jedem Einzelnen von uns, Herr. Dass du diese Entscheidung für den Weg der Liebe vertiefst, dass du unseren Glauben an die Realität und an die Macht der Liebe vertiefst, sodass wir wirklich dann, wenn Situationen kommen, wissen, ja, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo ich mich entscheide zu lieben, wo ich mich entscheide für den höheren Weg und damit für den Sieg und damit für die Autorität und damit für die Vollmacht und damit für das Aufwärtssteigen und damit für die Beförderung. Halleluja! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Herz der Liebe, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Fülle, die in uns ist, Herr. Und im Namen Jesus danke ich dir auch, Herr, dass diese Liebe alle Grenzen sprengt, alle Mauern sprengt, auch uns zusammenschmilzt und zusammenbindet in einer positiven Art und Weise, Herr. Uns wirklich, ja, jede Abgrenzung zum Fallen bringt. Halleluja. Preist den Herrn, jede Sicherheitszone zum Fallen bringt, jeden Versuch irgendwie uns zu schützen zum Fallen bringt und uns gleichzeitig so überreich macht, so drängt, so segnet, so erfüllt, so frei macht wie nichts anderes, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, fülle jetzt jeden Einzelnen. Füll jeden Einzelnen. Halleluja, streck dich einfach aus, lass dich einfach füllen, lass dich einfach füllen von seiner Liebe, lass dich füllen von seiner Klarheit, lass dich füllen von seiner Realität, lass dich füllen von ihm, weißt du, und vielleicht gerade jetzt für deinen Nächsten, Amen, für deinen Nächsten, der dir jetzt am Nächsten einfällt, der dir als Erstes einfällt, lass dich füllen. Vielleicht ist er hier im Raum, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, mit dem du irgendwas hattest und wo jetzt irgendwie wie so eine Mauer zwischen euch ist, dann entscheide dich gerade jetzt, ganz neu auf ihn zuzugehen und ihn zu lieben. Entscheide dich ganz neu, die Liebe fließen zu lassen. Vielleicht ist es in deiner Familie, vielleicht irgendwo sonst. Entscheide dich ganz neu. Die Liebe bringt Heilung. Die Liebe bringt Durchbruch. Die Liebe macht alles neu. Die Liebe lässt Dinge nicht so, wie sie sind. Die Liebe bringt Veränderung. Amen. Die Liebe bewirkt Wunder. Wunder der Versöhnung, Wunder der Einheit, Wunder des Brückenbauens auch. in einer Art und Weise, wie es Menschen niemals können. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Komm auf jeden einzelnen Glory Life Schüler her. Lass uns wirklich zu einer einzigartigen Liebesfamilie zusammengeschweißt werden. Lass wirklich Glory Life dafür bekannt sein, dass wirklich die Welt sagt, seht nur, wie sie einander lieben. Seht nur, wie sie die Welt lieben. Seht nur, wie sie unermüdlich sind in der Liebe. Auch wenn die Liebe von vielen erkaltet. Ja, ihre Liebe erkaltet nicht. Danke, Vater, für diese Liebesarmee, Herr. Danke, Herr, dass diese Herrlichkeitsbewegung eine Liebesbewegung ist, Herr. Danke, Herr, dass diese Liebe stärker ist als der Tod, Herr. Ja, dass sie die Toten auferweckt. Halleluja. So wie wir eines Tages, wenn wir noch vor der Entrückung sterben, Herr, auferweckt werden, Herr, durch die Liebe des Vaters. So danke ich dir, Herr, dass jetzt schon hier auf der Erde die Liebe die Toten auferweckt, Herr. Halleluja. Versöhnung bringt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für deine Wunderkraft, Herr. Danke für deine Wunderwirksamkeit, Herr. Halleluja. Danke für deine Wunderliebe. Oh, die Wunderliebe. Also die Liebe Jesu ist ganz anders als die Liebe der Welt, dahingehend, dass sie einen anderen Weg geht. Und gleichzeitig ist diese Liebe auch ganz anders als die Liebe der Welt, weil sie nämlich übernatürlich ist. Somit ist sie die Wunderliebe. Amen. Sie bewirkt Wunder. Sie bewirkt Wunder der Wiederherstellung. Sie bewirkt Wunder der Versöhnung. Sie bewirkt Wunder der Einheit. Sie bewirkt Wunder der Entschiedenheit. Sie bewirkt Wunder des Glaubens, dass Menschen plötzlich wieder glauben können, erfassen können. Jawohl, Gott ist gut, Gott ist für mich. Halleluja, wer kann gegen mich sein? Oh, Halleluja. Plötzlich diese Gewissheit kommt. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, in dieser Liebe kannst du im größten Feuer stehen und gleichzeitig im größten Frieden und in der größten Sicherheit. Gott ist mit mir. Ich bin in ihm, er ist in mir. In der Liebe hat der Verkläger nichts. In der Liebe hat der Feind nichts. In der Liebe gibt es kein Anrecht. Weißt du, Christen sind manchmal so fleißig darin, nach irgendwelchen Anrechten zu suchen für irgendwas und sagen, ja, was ist das Anrecht? Was ist das Anrecht? Ja, ist das Anrecht das, dass mein Urgroßvater noch gesündigt hat, oder ist mein Anrecht dieses oder ist mein Anrecht jenes? Weißt du, es ist gut, wenn du bei dir etwas feststellst, irgendein Verhaltensmuster, das vielleicht schon dein Großvater hatte oder dein Vater hatte, dann ist schon gut, dass du dich löst, auch bewusst, auch von jeder seelischen Bindung und von jeder Blutlinie und jeder Generationenfolge, wenn es bei dir jetzt noch Auswirkungen hat. Aber weißt du, der entscheidende Punkt, der letztendlich das Anrecht des Feindes wegnimmt, ist der Wandel in der Liebe. Amen. Nicht, dass du mechanisch noch tausend Anrechte irgendwo aufgespürt hast. Ja, das könnte noch ein Anrecht sein und das könnte noch ein Anrecht sein. Ich sage dir eins, wenn du in der Liebe wandelst, dann erübrigen sich alle Anrechte. Also wenn du dich einfach entscheidest, hier stehe ich liebe Gott, ich strecke mich aus nach den Verlorenen, ich liebe die Verlorenen, ich liebe den Leib, ich tue nichts, was den Leib nicht aufbaut, was den Leib nicht stärkt, was ihn nicht kräftigt, ich liebe das Volk Israel, ich segne Israel, also dann gibt es kein Anrecht. Sag mal, es gibt kein Anrecht. Und ich muss auch keins mehr suchen. Amen. Sondern die Liebe ist mein sicherer Hafen. In der Liebe, weißt du, wenn du in den Gerichtssaal Gottes gehst, ist letztendlich das Ausschlaggebende, wo ist die Liebe? Amen. Wo ist die Liebe? Wo wandelt einer in der Liebe? Und ich sage dir, der in der Liebe wandelt, den wird der Richter immer raushauen. Also Gott, der Richter. Amen. Und es wird sich sogar auch im Natürlichen auswirken. Vielleicht hast du eine Rechtssache, ja, ich glaube gerade, da ist jemand am Video, du hast eine Rechtssache, wo es darum geht, einfach, wie geht es aus, bekomme ich das Recht, und du bist am Rödeln ein bisschen gerade momentan und am Schauen und am Tun und vielleicht auch wirklich am Schauen, ja, ich möchte dem Feind auf keinen Fall ein Anrecht bieten, weil das ist total wichtig, dass das richtig entschieden wird. Ich sage dir heute einfach im Namen Jesus, entspann dich, lass dich einfach fallen in seine Liebe und mach dir bewusst, du bist ein Liebender, mach es neu fest, entscheide dich neu für die Liebe, und ich sage dir, Gott ist mit dir, Gott ist für dich, und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Kein irdischer Richter, kein Staatsanwalt, kein Rechtsanwalt, wer auch immer, Gott ist für dich. Amen. Halleluja. Oh, gib mir ihm die Ehre. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt lass mal jemand, weißt du, jetzt lass mal jemand neben dir oder um dir oder hinter dir einfach mal drücken und sagen einfach, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Und vielleicht, wenn es irgendwo jemand gibt, wo du irgendwas empfunden hast, dass vielleicht was zwischen dir und ihm stehen könnte, dann geh unbedingt auf die Person zu und drück die Person, verstehst du? Deinen Nächsten, also der, mit dem du zu tun hattest, wo es vielleicht irgendwas gab, lieb ihn einfach. Drück ihn einfach und sag, hey, wir lieben uns. Reiß den Arm. Yay! Halleluja. Reiß den Arm. Das ist die stärkste Kraft. Das ist jetzt die Aktivierung. Auch ihr Video, ihr könnt es aktivieren. Vielleicht seid ihr als Ehepaar zusammen, dann drückt euch mal fest. Vielleicht seid ihr als Gruppe zusammen, drückt euch mal einander. Das ist jetzt die Aktivierung. Heute haben wir nicht prophetische Aktivierung, sondern heute haben wir Liebesaktivierung. Das ist auch Aktivierung. Amen. Also drück mal jemand. Halleluja. Reiß den Herrn. Kostbare. Richtiger. Halleluja. Ai. Reiß den Herrn. Wow. So schön. Seht nur, wie sie einander lieben. Amen. Amen. Oh, preis den Herrn. Das ist total gut. Also hier im Raum spüre ich so gut wie keine Störfrequenzen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es viele Dinge gibt, die irgendwie zwischen Leuten hier stehen, weil sonst wäre die Atmosphäre anders. Und das ist gut. Wenn es nur irgendwo einen kleinsten Rest gab, dann geht er jetzt. Halleluja. Preis den Herrn, weil die Liebe fließt. Halleluja. So schön. Wow. Morgen gehst du als Liebesstrahler zur Arbeit. Amen. Ja, das ist attraktiv. Das zieht die Menschen an mehr als alles andere. Du bist ein Liebender. Die Menschen spüren das. Die Menschen spüren die Liebe. Halleluja. Und das überzeugt sie mehr als alles andere. Jedes theologische Argument ist nicht so stark wie die Liebe. Amen. Preist den Herrn.